Verschiedene Kreise in Japan verurteilten die gemeinsamen Militärübungen der USA und Südkoreas und bekritteln die feindselige TVÖK-Politik der japanischen Regierung. Die Nationale Verbindungsgesellschaft zum Studium des Kim Il-sungismus, Kim Jong-ismus, die Untersuchungsgruppe für die Wahrheit der Zwangsverschleppung der Koreaner in der Präfektur Kanagawa und die Volksversammlung der Präfektur Gunma für japanisch-koreanische Freundschaft und Solidarität bemerkten in ihren Erklärungen, dass die USA und ihre Handlanger wie besessen die TVÖK, die unter dem Banner gegen Imperialismus und für Souveränität voranschreitet, zu ersticken versuchen und dass die japanische Regierung zusammen mit diesen die Machenschaften für die Erdrosselung der TVÖK verübt. Der Sekretariatsleiter der Volksversammlung der Präfektur Kanagawa zur Förderung der Normalisierung der diplomatischen Beziehungen zwischen Japan und der TVÖK und weitere Prominenten brandmachten die gemeinsamen Militärübungen der USA und Südkoreas, die auf der koreanischen Halbinsel die militärische Spannung verursachen, als eine anachronistische und leichtsinnige Handlung und als ein Kettenglied der Strategie des Vorzugsrechts für die USA, die ihre Anwendung der Atomwaffe als Gerechtigkeit und die von anderen Ländern als Böses bezeichnen. Die Bürgersolidarität von Osaka für die schnelle Aufnahme der diplomatischen Beziehungen zwischen Japan und der TVÖK schickte an den Ministerpräsidenten eine Petition. Sie verlangte darin von ihm, dass die Regierung aus der fehlgeschlagenen Nordkorea-Strategie der USA eine Lehre ziehen und eine mutige Entscheidung zur Verbesserung der Beziehungen mit der TVÖK treffen soll.